went to the water, and he prayed to the Lord about old Sam's daughter. It seems him a dream child while he lay sleeping. She climbed in his bed, starts rubbing and weeping. She was twisting and turning, she was begging and Hallo, liebe Hörende, willkommen zu Lipsigrad live am Dienstag 17 Uhr. Das war Uschi Brüning mit der Klaus Lenz Big Band aus dem Jahr 2010. Da gab es eine kleine Revival-Tour dieser großartigen Band, großartig organisiert. Ich habe sie im Ringcafé Leipzig sehen dürfen, herzerwärmend. Gruß an Matthias, danke für den Mitschnitt. Heute lese ich mal wieder halbwegs ausgedachte Geschichten, die nicht immer hundertprozentig mein Leben abbilden. Das wäre ja auch noch schöner wegen Datenschutz und so. Nein, beim Aufräumen habe ich die Storys gleich neben dem angefangenen Kriminalroman über Privatkommissar Percy Schnett gefunden. Und zu schade zum Wegschmeißen sind sie allemal. Unveröffentlicht und gar nicht so schlecht gealtert, finde ich. Dafür etwas länglich, sodass es heute nur für 9 allerfeinste Songs reicht. Aber ist ja auch nicht schlimm, dann streamt ihr die zugehörigen Alben einfach danach, während das Eis im Cocktailglas langsam kleiner wird. Apropos Obst, ihr hört jetzt als erstes Clementine von Andrew Kolberg, wiederum aus dem Jahr 2010. Dann wird geplappert. Clementine grew up with me under eucalyptus trees, on a blanket in the park, drinking everything that's hot, folding hands and folding lips, burning leaves and burning this. Clementine grew up with me, swing on swing sets made for three. Swing on swing sets made for three. Oma Steckwurst wohnt in Amerika. Sie besitzt viele Fahrräder. Das ist ungewöhnlich. Eher kariolt man mit dem Auto in Amerika. Der große Fahrradrennfahrer Armstrong ist deshalb auch zum Mond hin. Da gibt es keinen Gegenwind, obwohl sich die Flagge gebläht hat, was manche Beobachter verwunderte und zu Theorien Anlass gab. Einige Steckwurst-Fahrräder haben einen Motor dran und sind insgesamt breiter. Alle stehen in der Steckwurst-Garage am Sportplatz, die groß genug dafür ist. Man kann die Fahrräder herausnehmen und an das Eisengeländer stellen, das um den Sportplatz herumläuft. Das Eisengeländer läuft eigentlich nicht um den Sportplatz herum, aber die Sportler. Oma Steckwurst kriegt immer Ärger mit dem Sheriff, wenn sie die Fahrräder ans Eisengeländer stellt, wegen der Kratzer. Der Sheriff fuchtelt mit der Knarre und schiebt das Kinn in den Riemen. Er hat ein Ekzem am Kinn. Dann ballert er in die Luft und geht wieder. Die Oma bleibt ratlos zurück. Ihr Gatte hätte das anders gelöst, aber der liebte sie nicht so sehr wie der Sheriff. Der Gatte ist verstorben, als er merkte, dass er alt wurde. Eines Tages fiel ihm eine Ventilkappe herunter. Sie erinnerte ihn an die Tabletten, die er morgens oft zitternd verschüttete. Er sah die Ventilkappe und dachte an die Tabletten und an seinen Verfall. Er hätte auch positiv an eine fallende Patronenhülse denken können, wie es üblich ist in Amerika, aber er dachte an die Tabletten, legte sich nieder und verstarb. Nun muss Oma Steckwurst die Garage säubern. Sie wuchtet alle Fahrräder aus der Garage und stellt sie an das Eisengeländer. Manche stellt sie auch auf Klapphaken, die unten an den Fahrrädern befestigt sind. Die Garage ist dreckig, vor allem die Gardinen. Alles geputzt ist, kommt ein Hubschrauber die Straße entlang geflogen, zur Sicherheit. Der Hubschrauber muss hochkant fliegen, denn die Straße ist schmal. Die Töpfer und Kupferschmiede fluchen und rufen laut, denn der Wind beeinträchtigt den Verkauf. Der Regisseur ruft, dass die Kulissen falsch sind. Der Hubschrauber zieht kurz nach oben und die Straße wird ausgewechselt. Mit der korrekten Straße kommen auch die bewaffneten Banden, die auf Fahrräder scharf sind. Aber der Hubschrauber kippt wieder in die Straße hinunter und wirbelt mit seinen Ventilatoren herum. Die Banden flüchten. Der Sheriff schießt in die Luft, trifft den Hubschrauber, der zerschellt. Die Banden werden in Mitleidenschaft gezogen und vergessen die Fahrräder. Bevor Oma Steckwurst die Fahrräder wieder einsortieren kann, muss sie die Garage noch einmal putzen, denn durch die Vorkommnisse ist alles wieder eingedreckt worden. Besonders die Gardinen. Ganz so schlimm wie in Amerika wird es bei uns nicht werden. Ibeji mit dem Song Ash von 2017. Oh, yeah. Die folgende Schilderung ist eigentlich völlig überflüssig, aber wenn Sie sich nach der Lektüre der Börsenseite etwas beruhigen möchten, ist hier die Gelegenheit. Rolf ist geizig und er isst gerne Hotdogs. Deshalb geht er immer mal in das Möbelhaus, wo es seiner Meinung nach die besten Hotdogs gibt. Da gibt's echt die besten Hotdogs, Alter, ey. Er kauft ein paar Bretter sowie Bibusse, mit denen er die Bretter verbinden wird, wirft alles in den Volvo und stellt sich bei den Hotdogs an. Weil er aber geizig ist, hat der Rolf gestern Bockwurst bestellt. Bockwurst ist nur eine Mark, Hotdog zwei. Das ist gerade mal die Hälfte und man kann Ketchup, Senf, Mayonnaise, Gurkenscheiben und Zwiebeln auch auf die Bockwurst tun. Das ist nicht verboten und mehr Cholesterin kriegt man auch fürs Geld. Der Hotdog ist 200%, die Bockwurst nur 50%, macht zusammen 400%, begründet mir der geizige Rolf, warum er gestern keinen Hotdog geordert hat. Mit der Bockwurst hat er sich dann wirklich am Hotdog-Zutatenbuffet, wo eigentlich dran steht, es ist für Hotdogs, alles drauf gemacht. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Gurkenscheiben und Zwiebeln. Gut, es steht nicht da, dass es verboten ist, die Bockwurst zu dekorieren, aber die anderen Kunden waren doch etwas sauer, weil sie so lange auf den Rolf warten mussten und er alles vollgekleckert hat mit Ketchup, Senf, Mayonnaise, Gurkenscheiben und Zwiebeln. Der Rolf hat sich dann hingestellt in eine Ecke, so dass er die Warenausgabe sehen kann und die Leute, die diesen absolut bizarren Krempel, Alter, aus dem Möbelhaus heraustragen und er hat in seine Wurst gebissen. Der erste Biss war leidlich in Ordnung, die Pelle war zäh, aber er konnte alles abtrennen und es fiel auch nicht viel mehr von den Zutaten herunter, als drauf blieb. Der zweite Biss gestaltete sich schwieriger, die innere Masse der Wurst fluppte in die Mundhöhle. Rolf sagt beim Erzählen immer Mundhöhle, weil es lustiger klingt, aber die Pelle blieb dran. Er zerrte mit den Zähnen bis zur Kräftigung auch mal vom Brötchen ab. Doch es half nichts, er verfiel auf einen Trick, das andere Ende. Natürlich das gleiche Spiel. Rolf stand verzweifelt vis-à-vis der Warenausgabe mit einer Art halbleerem Schlauch im Brötchen und die Zutaten bedeckten den Boden. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Gurkenscheiben und Zwiebeln. Jeder andere, und diese Bemerkung ist für den weiteren Fortgang der Geschichte nicht unerheblich, hätte den Schlauch weggeschmissen, sich getrollt und irgendwo einen ordentlichen Döner gekauft. Nicht so Rolf. Vom Wert der Gerechtigkeit an sich überzeugt, schritt er zur bösen Hotdog-Verkäuferin, die auch für die Zubereitung der Speise verantwortlich ist, und reklamierte. Etwa 100 potenzielle Hotdog- oder Bockwurstkäufer starrten gebannt auf Rolf, der anklagend den Wurstschlauch in die Höhe reckte. Es ging auch um ihre Kaufentscheidung. Würden die Kunden sich noch für augenscheinlich lederige, schlauchige Bockwürste interessieren oder gleich den Verlockungen der teureren Hotdogs erliegen? Die Verkäuferin hatte eigentlich Besseres zu tun, als sich um Rolf zu kümmern. Schließlich hatte er schon bezahlt, damit sollte die Angelegenheit erledigt sein. Es fielen zunächst die üblichen Anschuldigungen wie: Sie haben ja keine richtigen Zähne, die anderen Kunden essen das Zeug doch auch, Bockwurst muss so sein und für eine Mark kann man ja wohl nicht mehr erwarten. Immerhin, damit die Wartenden nicht vor Hunger zusammenbrechen, wurde die Bockwurst dann doch überraschend in einen Hotdog gewandelt, unentgeltlich. Rolf musste keine einzige Mark dazu bezahlen. Zufrieden und nun auch vollständig berechtigt ging er zum Hotdog-Zutaten-Buffet. Mit nur einer Mark Einsatz hatte er einen Hotdog erlöst. Das entspricht 200 bzw. 50%, also insgesamt 400, sagt Rolf über den Haupterfolg des gestrigen Tages und berichtet über die Warenausgabe, wo eine Dame, als er den Hotdog verzehrte, einen überdimensionalen Pappzieher-Papagei empfing. Ich hätte die Zutaten ablecken sollen, gleich zuerst von der Bockwurst, Ketchup, Senf, Mayonnaise, Gurkenscheiben und Zwiebeln, sagte Rolf. Und was die wohl mit dem Papagei machen wird. Russell Simmons, Cookies and Cream aus dem Jahr 2000. Ja. such a martial dream. Every time I watch a game, everybody shoots, nobody scores. I can't watch this anymore. Zu den besonders unnützen, aber auch interessanten Dingen gehören Autorennen. Man setzt sogenannte Fahrer, in Klammern Piloten, in Fahrmaschinen und hetzt sie im Kreis herum. Wobei der Kreis eine eigentümlich eingedellte Form haben kann, je nachdem, wie die landschaftlichen Gegebenheiten so sind. Manchem Piloten gelingt es tatsächlich ein Stück weit zu fliegen, der schnellste indes mit gigantischen Stoppuhren ermittelt, gewinnt eine Flasche Sekt und einen gelben Overall, mit dem angetan er bis zum nächsten Rennen auf einem Quad im Wohngebiet herumfahren muss, zu Werbezwecken. Ein Quad ist eine kleine, laute Fahrmaschine mit ungenügendem Motor für Leute, die Angst haben, mit einem Moped umzukippen bzw. tatsächlich mit einem Moped umkippten bzw. umkippten, wenn sie sich denn auf eines setzen würden. Ein Quad kippt um. Vorher nervt es die Leute im Wohngebiet, denn ehe ein Quad um die nächste Ecke biegen bzw. kippen kann, muss man mindestens 6 Gänge hochschalten. Autorennen fährt man nicht mit Quads, wegen Umkippen und Motor. Bei Autorennen geht alles so schnell, dass die Zuschauer schon vorher sturzbetrunken sind, denn sie würden auch nichts mitbekommen, wenn sie nüchtern wären. Während des Rennens versuchen sie, gegen die brüllenden Motoren anzubrüllen. Kommt beim Autorennen eine Fahrmaschine angefahren, ist die Frequenz des Geräuschs vor dem Erreichen des Zuschauers höher, Staubsauger, als beim Entfernen vom Zuschauer, Traktor. Aber wird der Zuschauer überfahren, kann er in der Regel nicht vergleichen. Beides hat mit Physik zu tun. Die Unfallstelle wird durch Einsatzfahrzeuge, die nicht zwingend zur Polizei gehören müssen, umstellt. Der überfahrene Zuschauer wird unter den Auspuff eines Transportfahrzeugs gebunden und abtransportiert, damit die Menschen sich nicht an seinem Anblick erschrecken. Erwähnenswert ist die Boxengasse, nicht Boxergasse, obwohl dort auch Boxer patrouillieren. Neben Boxern und Boxen findet sich hier vor allem an unterschiedlichen Körperteilen aufgeblasene Damen und Herren sowie FernsehjournalistInnen und Tankwarte. Die Tankwarte füllen Benzin in die Fahrmaschinen hinein und tragen Helme, damit sie sich am Tankdeckel nicht den Kopf stoßen. Wenn etwas kaputt geht, müssen die Tankwarte das reparieren. Unter Zeitdruck macht das aber keinen Spaß, deshalb sind die meisten eingebauten Mängel so schwerwiegend, dass die Fahrmaschinen sich sofort komplett zerstören, explodieren. Die Piloten, Fahrer, werfen vor dem Aussteigen aus der explodierten Fahrmaschine das Lenkrad weg, woraufhin das Autorennen kurz angehalten wird, damit die Streckenwarte das Lenkrad wieder aufheben können. Um die kaputten Fahrmaschinen ist es prinzipiell nicht schade, da sie potthässlich sind, mit Aufklebern von Rauchzeugfirmen und dicken Rädern bestückt, sowie ohne Zierscheinwerfer. Schade wäre es allerdings um schöne alte Icarus-Busse mit ausgewölbtem Motorraum hinten und gelben Dachfenstern. Wenn Autorennen mit solchen Icarus-Bussen gezeigt würden, würde ich mir das gern angucken, allerdings auch immer die Hände vor Augen halten, wenn sie explodieren und Schade rufen. Also dann doch besser so, wie es ist. Nach dem Autorennen gehen die Fahrer und die Tankwarte mit den Damen aus der Boxengasse oder miteinander ins Bett und machen, sofern das biologisch möglich ist, Kinder, die sie in der Schweiz oder sonst wo aufziehen, wegen der Steuern oder wegen PISA. Nur der Sieger und die beiden Verlierer müssen noch stundenlang in Pressekonferenzen herumsitzen und langweilige Fragen beantworten. Und so bleiben für sie nur noch die FernsehjournalistInnen übrig, die aber ständig irgendwas nach Hause kabeln müssen, was beim Vollzug durchaus störend wirken kann. Übrigens fanden früher selbst in Lipsigrad Autorennen statt, wie eigentlich in jeder normalen Gemeinde. Noch um einiges nach dem Kriege raste man wie die wilde Sau in einem eingedellten Kreis durch den Park und purzelte kopfüber in die Rabatten. Diese Zeiten sind Gottlob vorbei. Nur wenn man die Umweltschützer mal wieder gründlich ärgern will, bringt man den Vorschlag ins Parlament, wegen der Tankwart- und Damenarbeitsplätze, endlich mal eine neue Autorennstrecke ins Feuchtgebiet zu rammen. Das ist aber nicht ernst gemeint, denn selbst dort stehen schon überall Windräder, die die Fernsehübertragung verschandeln und ein schlechtes Licht in die Schweiz und nach Asien werfen würden. Tampauli aus dem Jahr 2022 von der neuen Platte Wir gleiten. Spürst du, wie der Motor brummt? Fühlst du, wie das Leder summt? Hörst du, wie die Straße singt? Wie alles sonst zur Liebe zwingt? Spürst du, wie der Motor pumpt? Fühlst du, wie das Leder summt? Hörst du, wie die Straße singt? Wie alles sonst zur Liebe zwingt? Sacht an mein Bein, legst dich in die Kurve rein, schlingst den Arm um meine Brust, noch ne Runde hast du Lust. Wir gleiten, wir gleiten, wir gleiten dahin, wir gleiten, wir gleiten, wir gleiten dahin, wir gleiten, wir gleiten, wir gleiten dahin, wir gleiten, wir gleiten. Fühlst du, wie der Motor brummt? Fühlst du, wie das Leder summt? Hörst du, wie die Straße singt? Wie alles sonst zur Liebe zwingt? Spürst du, wie der Motor brummt? Fühlst du, wie das Leder summt? Hörst du, wie die Straße singt? Wie alles sonst zur Liebe zwingt? Ja, die neue Platte von Tom Pauli, Die Schlehen, erhältlich ab Sonntag, 19.06. und anzuhören auch ab da bei allen relevanten Streamingdiensten. Es war einmal ein Fischer, der wohnte mit seiner Taucherbrille auf einer großen Insel. Die Insel war so groß, dass auf ihr 5 Leuchttürme stehen mussten. Einer im Osten, einer im Westen, einer im Süden, einer im Norden und einer in der Mitte obendrauf. Der Fischer ging morgens ins Wasser und stöberte mit seiner Harpune Fische auf, um sie abends aufzuessen. Der Fischer hatte keine Frau, deshalb musste er seine Taucherbrille nicht absetzen, das gefiel ihm. Aber die anderen Fischer auf ihren Inseln und vor allem die Frauen der Fischer sagten dem Fischer, du musst eine Frau haben, so geht das nicht weiter. Denn Frauen sind das Beste, was es gibt, die Krone der Schöpfung sozusagen, sagten die anderen Fischer und vor allem deren Frauen. Da beschloss der Fischer, einen Hund aufzustöbern, ein Hund, so sein Kalkül, würde ihm umgehend zu einer Frau verhelfen, denn erstens lieben Frauen Hunde, sie rennen sofort zu ihnen und herzen und umarmen sie. Zweitens müsste der Fischer ständig mit dem Hund Gassi gehen. Da bliebe kaum noch Zeit zum Fischen, geschweige zum Kochen und Aufessen der Fische. Also braucht er eine Frau, die kocht und mit dem Hund rausgeht. Und drittens gefällt der Frau das sehr gut, mit dem Hund rauszugehen, denn es ist gesund, besonders bei dem Mistwetter, das immer auf der großen Insel herrscht. Also ging der Fischer mit seiner Taucherbrille, seiner Harpune und seinem Plan ins Wasser, um einen Hund aufzustöbern. Da kam auch schon einer daher und der Fischer erklärte ihm, dass er mit ihm das Land besiedeln solle, um eine Frau hervorzubringen. Da sagte der Hund, der kein richtiger Hund, sondern ein Seehund war, dass er keine Lust habe, aber als ihn der Fischer mit der Harpune piesackte, sagte er, der Fischer habe genau einen Wunsch frei, wenn er von ihm abließe. Da sagte der Fischer, er hätte gern einen Hund wegen der Frau. Da sagte der Hund, dies wäre ein ungeeigneter Umweg, denn der Hund würde erstens die Frau verbellen, um sie wegzujagen, zweitens, wenn das nicht hilft, ihr in die Waden beißen, drittens würde der Hund eine eingefangene Frau ständig zum Rausgehen nötigen und viertens alle Fische aufessen, nur um die Katze zu ärgern. Und er würde empfehlen, den Wunsch Hund gegen Frau einzutauschen. Der Fischer überlegte eine Weile hinter seiner Taucherbrille, aber es fiel ihm nichts mehr dazu ein und so akzeptierte er den Trick des Hundes, denn es wurde auch langsam kalt im Wasser. Und als der Fischer nach Hause kam, ohne Hund und ohne Fisch, saß eine schöne Frau in seiner Karte, sodass es ihm die Taucherbrille beschlug und er eine Pizza bestellen musste. Beide lebten dann sehr angenehm miteinander und der Fischer lernte die Welt ohne Taucherbrille zu besichtigen, nicht mit der Harpune in den Zähnen herumzustochern und er stöberte nicht nur Fische, sondern auch Obst und Nüsse auf. Sie hatten viele Kinder und eines Tages überraschte die Frau den Fischer mit dem Gedanken, einen Hund anzuschaffen. Aber der Fischer hatte die besseren Argumente und so saßen sie zufrieden in ihrer Karte und mussten nicht nochmal raus. Das Märchen ist aus. Triggerfinger, I Follow Rivers von wiederum 2010. I follow you down. never running hard. Run deep, run wild. I follow you, deep sea, baby. I follow you, dark moon, honey. I follow you. Wir hatten uns entschlossen, dem Kind zu einem Hochbett zu verhelfen. Der Entschluss hieß eigentlich neue Kommode. Diese Kommode sollte als Aufbewahrung für die Dinge dienen, die alle waagerechten Flächen des Kinderzimmers gleichmäßig belegten. Während der Wanderungen durch die Zwangswege der Möbelhäuser schwante uns schon, dass es mit nur einer Kommode nicht getan sein würde, denn wir hatten schon zwei und das Stapeln von Kommoden kommt auf den Ratgeberseiten der Zeitungen nicht vor. Also entschieden wir uns für die große Lösung, den Befreiungsschlag, den Klotz, nicht den Klecker. Die Lösung nannte sich Wohnwand. Wir fanden eine schöne. Das ist nicht selbstverständlich, denn als verantwortungsvoller Konsument prüfte ich in den folgenden Tagen alle anderen Möbelhäuser, ob dort nicht vielleicht noch schönere und vor allem noch billigere Wohnwände erhältlich wären, waren nicht. Ich kehrte reumütig zurück und erfuhr zur Strafe, dass die Wohnwand erst irgendwann lieferbar wäre, falls es den Hersteller dann noch gäbe. Um nicht dumm rumzustehen, kaufte ich sie trotzdem. Damit allerdings war die Entschlusskraft an diesem Tage noch längst nicht versiegt. Damen und Herren, die nächste Erwerbung war das Hochbett. Denn wie in der häuslichen Physik üblich, verdrängt ein Möbelkörper den anderen. Eine spannende Angelegenheit, vor allem wenn ein Zimmer von vier Wänden umgeben ist. Ich stellte das sowieso schon etwas angegriffene Kinderbett in Gedanken auf die zwei Kommoden, um Platz für die Wohnwand zu schaffen, verzog das Gesicht und kaufte ein Hochbett. Das Hochbett stand zur Abholung bereit. Voller Stolz, die notleidende Möbelindustrie gerettet zu haben, verließ ich die gleißenden Verkaufsräume, die Arche Noah der Pressspankultur, wie Onkel Willi zu scherzen pflegt, nur dass die Exemplare nicht paarweise an Bord sind. Die Rückseite der Arche hat ein großes viereckiges Loch in der Wand, versehen mit dem Schild Abholung. Außerdem war noch ein Schild da, das man mit dem alten Telefon, das daneben an die Wand getackert war, die 402 anrufen sollte. Das tat ich. Während der folgenden Minuten dachte ich an die Zahl 402, von der ich gelesen hatte, sie wäre die Antwort auf alle wichtigen Fragen. Vielleicht war es aber auch nur die 42, deshalb machte ich mir keine übertriebenen Hoffnungen. Immerhin erschien irgendwann ein Packer, der sagte, sie gucken mal nach, und viel später auch einer, der was gefunden hatte. Er warf die Hochbettpakete auf den Boden und ging seines Weges. Immerhin ist er nicht auf den Kisten rumgetrampelt. Ich sortierte die Pakete ins Auto und freute mich, dass ich kein Publikum hatte. Die meisten Kunden lassen wohl liefern und sie wissen warum. Aus Trotz kaufte ich die Matratze gleich danach, aber woanders und ohne mir vorher Gedanken über die Unterbringung zu machen. Ich hatte nie gedacht, dass man so nahe am Lenkrad sitzen kann, wenn man muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur so viel. Wenn man das Ohr an die Windschutzscheibe presst, nimmt der Kopf weniger Platz weg und man hört besser, was draußen los ist. Nun steht das Hochbett, die Kommoden stehen drunter und zwischen ihnen ist es schön gemütlich. Man kann sich da bequem hinsetzen und aufs Parkett gucken, wo mal die Wohnwand hinkommt, wenn sie kommt. Allerdings haben wir gewisse Befürchtungen, dass sich die vielen Dinge auf dem Fußboden in der langen Zeit an ihren neuen Platz gewöhnen, wie auch wir das tun. Eine gleichmäßige Schicht Stofftiere ist immerhin besser als gar kein Teppich. Wenn sie kommt und das Kind ist schon verheiratet und aus dem Hause, kommt die Wohnwand eben ins Arbeitszimmer. Da kann ich sie sogar steuerlich absetzen, sagt Onkel Willi, vorausgesetzt, sie passt ins Auto. Alanis Morissette, So-Called Chaos, 2004. Deadlines and meetings and contracts all breached, D-Days and structure, responsibility, have-tos and need-tos and get-tos by three. And flowers and upset and flies. Upon my feet, I wanna be me. Der Abenteuertourist wechselt für 100 Kilometer auf Landstraßen. Dort werden eingelegte Pilze verkauft, Obst, Gemüse, Frauen, Tonträger, Informationen. In Türübzice hält er an einem dieser Freiluft-Supermärkte, versorgt sich mit dem Nötigsten. Zuletzt geht er zu dem Alten hinter dem Schild, auf dem in Landessprache interessante Daten, auch, geheim steht. Er legt 3 Zwischenlandkronen auf den Tisch und hört sich geduldig eine 20-minütige Tirade an. Als Konsequenz entscheidet er sich für ein anderes Reiseziel, ohne jemandem Bescheid zu sagen, gegen die riesigen frischen Gurken, Pestizide, und dagegen den Reizen der umstehenden Damen zu erliegen, ansteckende Krankheiten. Ich danke Ihnen für den Moment, sagt der Abenteuertourist zu dem Alten, so wie er es einmal im Fernsehen gehört hat. Hansi Biebel. Es gibt Momente aus dem Jahr 1978. Da stellen sich die Weichen und selten und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen und sollen und sollen unsere sein, unsere sein. Schaut man tief nach innen und weiß nicht, was man will. Da schaut man nach außen und lässt es in sich rinnen und weiß nicht und wird still und wird still. Da stellen sich die Weichen und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hörende, das war der große Hansi Biebel, lang ist's her. Die Playlisten der Songs meiner Lipsigrad-Sendungen findet ihr auf lipsigrad.de oben links unter Radioshow. Seid nett zueinander, das Leben währt nicht ewig, macht was draus. Dabei helfen kann gute Musik, zum Beispiel von John Spencer und den Brüdern Dickinson, die sich im Jahr 2000 für eine kleine, feine Platte zusammengetan haben, The Man Who Lives for Love. Ja, für die Liebe leben, wofür auch sonst. Für die neueste schwere Waffe von Audi, BMW oder Mercedes oder eine Kreuzfahrt an unberührte Gestade unserer Binnenmeere. Leningrad fällt aus, Panzerkreuzer finden wir eher im südchinesischen Meer. Da geht die Aurora, die Morgensonne, ja auch viel früher auf. Apropos, eine Woche werden die Tage noch länger, dann geht's abwärts. Away Baby, Spencer Dickinson, 2004. I'm a going away, baby. I'm a going away, baby. When I was down, they don't believe it. I'm a going. Yeah. If you don't bow, call. Sound, baby.